Denkst du daran, wie dich dein Gott geleitet, wie manches stille Glück er dir bereitet, wie manchen Unfall er mit starken Händen von deinem Haupte wusste abzuwenden. Denkst du daran und dankst du täglich Gott dafür, dankst du für seine große Güte und Treu, dankst du für die Fülle seiner Liebe und für die Gnade, die er täglich schenkt aus neu. Denkst du daran, wie Gott dir Leib und Leben, Vernunft und alles in er dir gegeben, dir was er gab, durch sein allmächtig Walten, bis diese Stunde freundlich hat erhalten. Denkst du daran und dankst du täglich Gott dafür, dankst du für seine große Güte und Treu, dankst du für die Fülle seiner Liebe und für die Gnade, die er täglich schenkt aus neu. Denkst du daran, wie Gottes reiche Segen dein Haus besucht bei Sonnenschein und Regen, wie Gottes Auge freundlich dich bewachte und seine Hand Brot aus der Erde brachte. Denkst du daran und dankst du täglich Gott dafür, dankst du für seine große Güte und Treu, dankst du für die Fülle seiner Liebe und für die Gnade, die er täglich schenkt aus neu. Denkst du daran, wie Gott dich nie versäumte, wie manchen Stein er aus dem Wege räumte, dass nicht im dunklen Tale fern vom Ziele dein Glaube wankte, deine Hoffnung.